NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050, Mail domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Enrico 37. Guten Morgen, Enrico. Ja, hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, eigentlich, also der Auslöser ist oder war eine Anruferin vor kurzem bei dir, deren Mann einen Schlaganfall hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Ursache jetzt. Und also sie hat da so ein bisschen, also ich weiß nicht wann das war, vor ein paar Tagen, hat berichtet eben über die ganze Geschichte. Oh Gott, jetzt. Hörst du mich noch? Ja, die Leitung ist sehr schlecht und knackt, aber vielleicht stabilisierte sich. Erzähl mal weiter. Ja, also sie hat jedenfalls berichtet, also ihre Geschichte eben, oder also wie das eben bei den beiden so gelaufen ist und dass er wohl auch ziemlich schlechte Prognosen hat. Und ich bin selber auch betroffen. Ich habe 2012 eine Hirnblutung gehabt. Mhm. Und möchte ja eigentlich, ja, wollte ihr so ein bisschen Hoffnung machen, also nicht nur ihr, aber das war eben der Auslöser. Natürlich auch eben anderen Betroffenen. Also, reden wir über dich. Ja. Du hast 2012 eine Gehirnblutung gehabt. Genau, ja. Wie genau war das 2012? Erzähl mal. Ja, also es kam schon überraschend. Ich hatte keinerlei Anzeichen vor oder so. Ich war mit dem Auto unterwegs. Es war ein Sonntag und ja, beim Fahren habe ich dann gemerkt, dass ich eben unbewusst immer mehr nach links praktisch so in Richtung Gegenverkehr fahre. Mhm. Und ich hatte, also normalerweise ist es ja so, dass die Leute eben stechende oder massive Kopfschmerzen dann bekommen und auch Schwindel oder so, das hatte ich alles nicht, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Du hast nur gemerkt, dass du nach links fährst mit dem Auto und hast dich darüber gewundert. Ja. Genau, ja. Und ich konnte es nicht mehr, ich konnte es nicht steuern, also ich konnte es nicht beeinflussen. Ich musste mit der rechten Hand gegenlenken. Mhm. Das kam dadurch, also das wusste ich natürlich in dem Moment nicht, weil meine linke Hand auch am Lenkrad hing und da hat schon die Lähmung eingesetzt. Also ich habe jetzt immer noch eine linksseitige Lähmung. Ja, erzähl erstmal weiter, wie es an dem Tag dann weiterging. Das klingt ja dramatisch. Man kriegt das während des Autofahrens. Du ziehst nach links. Ist es zu einem Unfall gekommen? Nein, gar nicht. Nee, das habe ich noch ganz gut im Griff gehabt. Da konnte ich auch noch ziemlich klar denken. Und so, dass ich dann eben mit rechts praktisch gegengesteuert habe. Und konnte noch nach Hause fahren. Ich habe dann schon dann irgendwann gemerkt, es stimmt irgendwas nicht. Ich konnte es bloß nicht einordnen. Ich wusste nur nicht genau, was los ist. Also konntest du gar noch nach Hause fahren? Ja, ich konnte nach Hause fahren. Wurde es dann schlimmer? Ja. Ich habe dann so auf dem Weg, dann also nach einer Zeit, habe ich dann richtig gemerkt, muss man sich vorstellen, wie so ein... Ich hatte wie elektrische Stromschläge so im linken Arm. Und das waren wohl so die letzten Reize oder was, ich weiß es nicht. Aber es kam nicht zu einer Ohnmacht. Nein, da noch nicht, nee. Wann kam es zu einer Ohnmacht? Auf dem Weg, also im Rettungswagen auf dem Weg zur Klinik. Du hast dann, als du dann zu Hause warst, hast du einen Wagen angerufen, einen Klinikwagen? Na, ich nicht, ein Passant. Also es ist so, ich bin halb eingeparkt, das Auto. Und bin dann eben, hab die Tür aufgemacht, weil ich ja dachte, ich gehe jetzt einfach nach Hause und und dann geh nach Hause und das war's. Und dann bin ich aus dem Auto gefallen halt, weil ich eben linksseitig halt auch keinen Halt mehr hatte, keine Kraft. Verstehe. Was für ein Glück, dass das nicht während des Autofahrens passiert ist. So, dann bist du in die Klinik gekommen. Genau. Was hat man da mit dir gemacht? Ja, also den Schädel geöffnet, also eine Kopf-OP. Eine Kopf-OP. Genau. Und dann, also es ist ja ein geplatztes Gefäß halt gewesen. Mhm. Was verursacht so eine Blutung im Gehirn? Kannst du das erklären? Ja, ich kann es ganz gut erklären. Ich, witzigerweise habe ich vorher 15 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Ach so, dann kennst du dich am besten aus. Du bist Rettungssanitäter. Ja. Eine Assistent, ja. Na gut, aber dann weißt du ja Bescheid. Genau. War dir denn, wenn du so bewandert bist in medizinischen Dingen, war dir während der Fahrt, als der Arm lahm wurde, du da links gefahren bist und so weiter, war dir klar, da ist irgendwas Schlimmes bei mir im Gange? Also ganz zum Anfang ja nicht, aber dann mit der Zeit natürlich schon. Ja, okay. Ich hab dann überlegt, also es gab ja nur zwei Möglichkeiten, entweder es ist eben ein verstopftes Gefäß oder halt eben eine Blutung, ein geplatztes Gefäß. So, jetzt wolltest du uns gerade erklären, was diese Blutung im Gehirn anrichtet. Ja, was die anrichtet, ja gut, also durch den, letztendlich ist es ja so, dass eben durch den ansteigenden Druck dann wird eben das Gewebe geschädigt halt. Ne? Mhm. Und ja, bei mir das war ist wahrscheinlich individuell immer anders, je nachdem wahrscheinlich, wie viel Blut ins Gehirn fließt. Welche Folgeerscheinungen hast du nun von dieser Gehirnblutung? Also jetzt oder auch eben, also ab dem Tag dann halt eine linksseitige Lähmung, ne? Also die Die ist nach wie vor da. Die ist nach wie vor da, ja. Jetzt nicht mehr ganz so dramatisch halt. Was jetzt im Moment noch ist, dass ich die linke Hand nicht öffnen kann, gar nicht steuern kann. Ich kann zwar den Arm heben und so. Hast du Hoffnung, dass man das noch trainieren kann? Ja. Also ich mache Ergotherapie. Das ist eben, das ist der normale Lauf halt. Also ich denke schon, wenn man jetzt mal so überlegt, ich habe jetzt in 3,5 Jahren, was ich für Fortschritte gemacht habe, speziell im Bein, denke ich, dass es auch in der Hand auch eben, also ich habe schon eine Hoffnung, ja. Kannst du denn in deinem Beruf wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, oder? Nein. Hast du überhaupt irgendwas arbeiten können in den letzten 3 Jahren? Ja, ich habe gearbeitet, aber eben also was ganz, was soll ich sagen, Artfremdes, ne? Also was ganz anderes. Ne? Mhm. Und ich würde auch schon gern wieder irgendwas machen, bin jetzt auch am Überlegen, muss ich nochmal eine ganz andere Richtung einschlage. Mhm. Der Anlass deines Anrufes war, dass du Menschen, die sowas Ähnliches haben, dass du den Mut machen möchtest. Genau, ja, also speziell das Beispiel, ne, hatte ich ja gesagt, mit der Frau. weil sie ja auch sagte, dass die Ärzte hier als Angehörige eben da keine, beziehungsweise nur ganz wenig Hoffnung machen. Und das hatte ich eben hier auch. Also meine Angehörigen, meine Frau, meine Mutter, die dann eben so, die waren täglich auch in der Klinik. Mhm. Und hat man keinerlei Hoffnung. Also gar nichts, ne? Nein, gar überhaupt nicht. Also es wurde ständig vom Negativen ausgegangen, also dass ich eben gar nicht mehr aufwache. Ne? Wirklich? Ich habe nach der OP, muss ich dazu sagen, habe ich 3 Wochen im Koma gelegen. Ne? Mhm. Dann ist das ja eine sensationelle Entwicklung bei dir, dass du das wieder so... Absolut. Also das ist natürlich ein guter Ansatz, den du hast, Enrico, dass man, auch wenn es so schlimm ist und wenn man vielleicht schon mit dem Schlimmsten rechnen muss, aber die Hoffnung nicht aufgeben sollte, dass sich das doch noch wendet. Ja, also es ist, natürlich, absolut. Also meine Frau wurde schon eine Telefonnummer vom Hospiz zugesteckt. Mhm. Ihr wurde schon gesagt, dass sie kein schlechtes Gewissen haben müsste, wenn sie sich von mir trennt. Wie, das haben Ärzte gesagt? Das hat eine Ärztin bzw. eine Schwester, so eins von beiden, weiß ich jetzt nicht, wer gesagt oder gemacht hat, aber das wurde ihr so gesagt. Das ist ja also skandalös, finde ich. Was für eine Ungeheuerlichkeit. Ja, weiß ich nicht. Also kann man so sehen. Nein, also das kann man schon anders verpacken, das denke ich auch. Aber da steht gar keinem Arzt und keiner Krankenschwester zu, so einen Rat zu geben. Aber es ist natürlich schon so, was ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen nachvollziehen kann, es sah schon richtig beschissen aus. Ne? Umso also schöner. Ja, natürlich. Umso schöner, Enrico, dass wir miteinander reden. Und dass du, dann bist du wirklich ein leibhaftiges Beispiel dafür, dass es eben auch anders gehen kann und dass das Blatt sich nochmal richtig wenden kann. Genau. Darum ging es mir. Genau. Ich freue mich sehr für dich und hoffe, dass du noch weiter trainieren wirst und vielleicht dann noch fitter wirst demnächst und irgendwann auch beruflich das machen kannst, was du gerne möchtest. Ja. Schön, dass du angerufen hast und von Herzen alles Gute und gute Besserung weiterhin, Enrico. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Okay. Jo. Tschüss. 0800 220 50 50. Heute ist die letzte Sendung in dieser Woche. Morgen keine Sendung. Ich hatte es ja schon angekündigt. Diese Woche Freitag auch keine Sendung. Hier ist Christiane. Die ist Christiane, ja, 34. Guten Morgen, Christiane. Hallo Domian. Hallo Christiane. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ich freue mich auch sehr, dass ich mal live mit dir spreche. Ja. Und ich habe dich angerufen, weil du ja letzte Woche das Thema Blut hattest. So war's. Und das habe ich dann leider im Nachhinein gesehen, aber ich habe letztes Jahr eine Performance gemacht, die auch mit dem Thema Blut zu tun hat. Mhm. Und zwar habe ich die eigentlich gar nicht selbst gemacht, sondern mir eher ausgedacht und Leute eingeladen. Und ich hatte einen Arzt, der Leuten Blut abgenommen hat. Und dann habe ich mit den Leuten zusammen eine Blutwurst aus diesem Blut zubereitet. Moment, der hat dir Blut abgenommen? Nee, den Gästen. Den Gästen? wie viele Gäste waren da? Es waren insgesamt 12 Gäste da. Und wie viel Blut? Ich habe es zweimal gemacht, einmal in Berlin und einmal in Kopenhagen. Und in Berlin waren 12 Gäste da. Und das ist gar nicht so viel Blut. Also das dauert halt auch immer eine Weile. Das muss man sich dann logistisch überlegen, wie lange das dauern soll insgesamt. Ja, also wie viel Blut wurde denn jedem Einzelnen abgenommen? Ein Wasserglas voll oder? Nee, weniger. Also weniger. So drei kleine Ampullen. Okay. Das reicht. So, drei kleine Ampullen mal 12 kommt ja dann doch schon einiges zusammen. Ja, aber nicht mal 12, weil jeder hat sich eine Blutwurst aus dem eigenen Blut gemacht. Das wird nicht gemischt. Das ist leider in den heutigen Zeiten zu gefährlich. Ach so, verstehe. Aber wie macht man das? Ist natürlich das schönere Bild, aber geht nicht. Ja, jetzt erzähl aber mal. Wie macht man aus drei Ampullen Blutwurst? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Blutwurst auf der ganzen Welt. Ich weiß, in Köln gibt es die Flönz irgendwie, genau. Die halt irgendwie so in Wurstform ist. So eine habe ich nicht gemacht. Sondern eher so das Berliner Blutwurstmodell in so einem kleinen Gläschen. Mhm. Und da tut man dann noch andere Zutaten hinzu, irgendwie Bier und Roggenmehl und Bier kommt da auch rein. Gewürze. Bier, genau. Bier, Roggenmehl, Gewürze und auch ein paar Stückchen Speck oder sowas? Nee, eben nicht. Ich habe ganz, ganz viele Versuche gemacht vorher, um ein absolut veganes Rezept herauszufinden. Okay, na klar. Also nur mit dem eigenen Blut. Ja. So, da hat man irgendwann so ein kleines Töpfchen voll roten Brei. Ne, so kann man es ja sagen. Und dann wird das gekocht, wird das geräuchert oder was wird damit gemacht? Das kommt ins Wasserbad, in den Ofen. Ja. Und dauert so 10 bis 20 Minuten. Ja. Und dann ist es fertig. Und das verändert dann auch die Farbe ziemlich. Also von diesem krassen Rot-Pink wird es dann wirklich dunkel, also fast schwarz. Ah ja. Also und dann holt man es raus und dann isst man es mit Kartoffelsalat und Rotwein und das schmeckt ganz hervorragend. Das ist ja kurios. Das ist ja schräg. Und die Leute haben es wirklich alle gegessen? Die Leute haben es alle gegessen. Das waren sehr unterschiedliche Leute, die teilweise irgendwie eher aus so einem Performance-Hintergrund kamen und so dachten, ja, Body Art, mache ich mit. Ja. Andere waren halt irgendwie seit Jahren vegan und wollten das einfach nur irgendwie probieren und essen. Aber es ist ja nicht vegan. Es ist ja, Blut ist nicht vegan. Aber das ist ja die Frage. Also ich fand es zum Beispiel auch deshalb spannend. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren Vegetarierin. Ja. Und habe aber zwischendurch manchmal so total Lust irgendwie auf Leber. Ja. Ich glaube, das sind dann Mangelerscheinungen, aber irgendwie so, deshalb dachte ich so, cool, das ist ja eine Möglichkeit, um das auszuprobieren. Ja. Wir müssen es nochmal erklären. Das ist ein künstlerisches Projekt gewesen. Genau. Hast du das irgendwie dokumentiert? Gefilmt oder? Ja, ich habe das dokumentiert. Es gibt Fotos davon. Ich wurde auch, bevor das stattfand, direkt auf ein Performance-Festival in Kopenhagen eingeladen. Ja. Und da war ich dann auch irgendwie in der dänischen Bild-Zeitung damit, im Extrabladet und nicht, im Radio. Und, ist nicht jeder. Hat ein Moderator wie dir das live seine Blutwurst gemacht. Das ist ja toll. Ja, in Deutschland gibt es gar nicht mehr so Fernsehsendungen. Früher hätte man das bei Alfred Biolek zum Beispiel machen können. Ja, genau, ich wusste gar nicht, wo man Es ist eine tolle Aktion. Vielleicht ist das für ein Lanz mal was. ZDF, mein Traum wäre ja, das mal in so einem Sterne-Restaurant zu machen, weil ich glaube, dass man da auch richtig so, also dass man das kulinarisch richtig im wahrsten Sinne des Wortes ausschlachten kann. Ja. Ich meine, im Fernsehen ist es ein bisschen schwierig, weil es dauert ja doch seine Zeit, dieses Kochen, und da vergeht ja eine Weile, ehe das dann alles fix und fertig ist. Ich höre gerade aus der Regie, dass wir ein Foto haben von deiner Blutwurst. Ja, es sind also für die Radio-Zuhörer, es sind so, ich sehe hier so kleine Töpfchen. Das ist aber rot, das ist nicht schwarz. Dann ist es, ich sehe das Foto gerade nicht, ich habe nämlich den Fernseher nicht an. Ja, da ist es frisch. Wahrscheinlich ist es dann frisch, genau. Ja, ich sehe hier so, da sind eine ganze Menge Töpfchen, irgendwie 1, 2, 3, 4, 12 oder so Töpfchen ungefähr. Genau, dann ist es auf jeden Fall von der Berliner Performance, weil da war nämlich dann, da waren alle auf einmal. In Kopenhagen war das eher so ein bisschen wie so ein Promotion-Stand, weißt du, dass man irgendwie so Drop-In-mäßig vorbeikommen konnte und so. Und keiner hat sich vor seinem eigenen Blut geekelt. Das war ziemlich unterschiedlich. Also ich habe das so ein bisschen offen gestaltet auch. Also es waren auch Zuschauer dabei und irgendwie jeder konnte seine Freunde mitbringen und so. Und das polarisiert natürlich schon total. Und, ja, sehr, das, sehr. Das war für mich auch wichtig irgendwie. So, deshalb habe ich das gemacht, nicht weil ich dachte, oh geil, esst mal alle euer Blut. aber nochmal nachgefragt mit dem Vegan. Es ist nicht vegan. Auch wenn es dein eigenes Blut ist, aber es ist nicht vegan. Also wenn man wirklich strenger Veganer ist, darf man das eigentlich nicht essen. Aber warum nicht? Ja, weil es Blut ist. Du darfst dich selbst essen. Ja, das ist aber die Frage. Darf ich als Veganer mein eigenes Fleisch essen? Nein. Ja, aber wenn du dich schneidest, leckst du doch auch dein Blut ab. Darf der Veganer auch nicht, sage ich dir. Ich glaube, nee, ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, der Veganer muss wie bestimmte hinduistische Gruppen irgendwie mit Mundschutz rumlaufen, damit keine Fliege reinfliegt. Sage ich, ja, klar, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, und bitte auch mit Sonnenbrille, damit die Fliege auch nicht in der Augenflüssigkeit ertrinkt. Aber du meinst, bei sich selbst kann er eine Ausnahme machen. Ja. Mhm. Ja, okay. Das darüber kann man natürlich deftig streiten, aber da sind zwei Positionen. Christiane. Es ist halt nicht so nachhaltig, ne? Und nahrhaft auf Dauer. Ja, ja, natürlich. Warum machst du sowas? Weil es mich interessiert, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu machen, die sie vorher noch nicht gemacht haben. Mhm. Aber eben nicht nur, um neue Erfahrungen zu machen, sondern auch um auf eine andere Art darüber nachzudenken. Und ich glaube, da interessieren mich irgendwie diese generellen Themen sehr. Also die Blut zum Beispiel. Ich finde, also das natürlich ist Blut ein ganz, ganz großes Thema, irgendwie auch über die Ernährung hinausgehend, auch über die religiöse Bedeutung hinausgehend und so. Und da irgendwie so eine Art von Setting zu schaffen, in dem Leute zusammenkommen, in dem was passiert und in dem dann aber wieder darüber geredet wird, das finde ich total spannend. Ich glaube, so eine Aktion hätte auch Beuys machen können. Josef Beuys. Das kann sein. Irgendwie habe ich gerade die Assoziation. Was gibt es für weitere Projekte? Statt der sozialen Plastik habe ich noch die soziale Natur. Ich habe nämlich ein großes Ei, das ich ausbrüte. Du brütest ein großes Ei aus? Ja, seit 4 Jahren. Am Anfang war das wie so ein großes Tamagotchi und musste immer warm gehalten werden. Hatte auch wirklich einen Thermometer drin. Ach, das ist wirklich ein Ei? Und das ist wirklich ein Ei. Also ich dachte, du meinst das im übertragenen Sinne. Nee. Also ich hab's schon gebaut und so, aber es sieht so aus wie ein Ei. Ja. Es sagen auch immer wieder alle irgendwie, es hat auch so eine Haptik wie so eine Eierschale und so. Mhm. Und ich hab's eigentlich immer dabei und mittlerweile muss ich nicht mehr wirklich warm gehalten werden. Wie groß ist es denn? Es ist so groß, dass ein Embryo reinpasst. Achso, ja gut, dann ein menschliches Embryo. Ja. Gut, dann ist es ein Die Hypothese dahinter ist eigentlich, dass ich es cool fände, wenn Menschen auch Eier legen könnten. Das wäre der absolute Schritt zur Gleichberechtigung, oder? Und, ihr Mädels müsstet die aber ausbrüten, dann die Eier. Dann wäre es wieder nicht so gleichberechtigt. Ja, wieso müssten wir die ausbrüten? Ja, das ist in der Natur oftmals auch so. Scherz. Naja. Aber es ist ja sehr praktisch. Nicht bei allen Tieren. Seepferdchen, Domian. Ja, es gibt die Männer? In der Tat. Pinguine. Pinguine gehen die Mädels und da hauen sich den Bauch voll und die Männer müssen die Eier ausbrüten. So. Ja, wer weiß, vielleicht stapelt man die auch und irgendwie legt sich einer quer drüber und brütet die aus oder so. Ich bin ganz sicher, dass man das sogar crowdsourcen könnte. Aber ganz im Ernst jetzt, wenn du diese was soll denn aus dem Ei dann bei dir da rausschlüpfen mal irgendwann oder rausgeholt werden? Ich weiß ja, was drin ist und dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass da irgendwie so ein wirkliches, spontanes Befruchtungswunder passiert. Aber so darum geht es ja auch gar nicht. Was, deshalb, was ist denn da drin? Da drin ist zum Beispiel eine Scherbe vom Tempel der griechischen Göttin der Fruchtbarkeit. Wow. Die heißt Eileithyia. Kann man mit solchen lustigen, schrägen Sachen Geld verdienen? Nee, mit solchen Sachen verdiene ich kein Geld, aber ich verdiene Geld damit, dass ich Spiele mache für erwachsene Menschen in der Stadt. Also eine ganz kreative Frau. Kann man so sagen. Christian, das war sehr interessant. Also mit der Blutwurst, das fand ich wirklich sehr lustig. Und wir haben jetzt mal einen Streit oder eine Diskussion unter Veganern entfacht, ob man das eigene Blut trinken darf. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dank dir. Echt? Und ich wünsche dir auch alles Gute und auch für die Zeit nach der Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist noch eine Christiane, stimmt's? Ja, noch eine Christiane. 57, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Christiane. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil meine Mutter, die 90-jährig geworden ist, ist am 19. August verstorben. Um 4. Das tut mir sehr leid, du hast deine Mutter verloren, mein Beileid. Dankeschön. Am 19.8. sagst du? Ja, ja. Ist deine Mutter plötzlich verstorben oder war sie schwer erkrankt? Meine Mutter war schwer erkrankt. Meine Mutter war 90, geistig topfit, hat bis kurz vor ihrem Tod noch alles selber geregelt, hat in einem betreuten Wohnen gewohnt, gegenüber von einem Pflegeheim in meiner Heimatstadt. Und das ist eine Stunde Zugfahrt von mir entfernt. Und ja, hat Karten gespielt, hat alles selbst organisiert, hat ihre Tabletten selber zusammengestellt. Also wir waren schon sehr happy, dass wir meine Schwester und ich unsere Mutter so weit geknien gekriegt haben, dass sie klar denken konnte und auch artikulieren konnte, was sie will. An was frag ruhig. Ja, an was ist sie dann am 19.8. gestorben? Sie ist mit vollem Bewusstsein gestorben. Meine Mutter hatte 4 Beipässe. Meine Mutter hatte ein Korsett getragen, weil ihr mal Jugendliche ins Fahrrad gefahren sind und dann ist ihre Milz halt gerissen. Was ist gerissen? Ihre Milz. Die Milz, ja. Ja, und das hat sie erst gemerkt, nachdem sie noch 1 Kilometer weitergefahren war mit dem Fahrrad. Und meine Mutter ist also dem Tod sehr oft von der Schuppe gesprungen. Und trotzdem hat sie so ein hohes Alter erreicht. Ja, 90. Also sie ist 2 Jahre älter als ihre eigene Mutter geworden, meine Oma. Aber nochmal die Frage, an was ist sie dann gestorben? Sie ist gestorben an Herzversagen. Also an, sag ich mal, sie ist ins Koma, eine Schwester hat sie ins Koma versetzen lassen, damit sie keine Schmerzen mehr hat. Und sie hat dann noch 1,5 Tage gekämpft und dann hat meine Schwester gesagt, das kann ich mir nicht mit angucken und ich mache das jetzt, auch im Namen meiner Schwester, also in meinem Namen. Was macht sie jetzt? Sie ist da, begleitet meine Mutter über den Tod hinaus und ist da, weil ich war nicht in der Lage, dahin zu fahren. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Schwester, deine Schwester hat sich um deine Mutter gekümmert. Ja, meine Schwester lebt in Berlin und ich lebe im Ruhrgebiet. Genau, und die Mutter lebte auch in Berlin? Nein, die lebt dazwischen, im Münsterland. Ach so, gut, dann warst du ja noch näher dran als Berlin. Ja, ja, ich war auch noch 14 Tage vorher da. Jetzt habe ich das immer noch nicht richtig verstanden, an was deine Mutter gestorben ist. Sie wurde, es war eine Herzgeschichte und dann? Ja, und sie sollte eigentlich ins betreute Wohnen, aus ihrer Wohnung ins betreute Wohnen, ins Altenheim und das wollte sie nicht und dann ist sie ganz plötzlich ins Krankenhaus gekommen, weil man merkte wohl, sie kam im Altenheim nicht mehr versorgt werden und dann ist meine Schwester dahin gefahren und hat sie die letzten Tage im Krankenhaus begleitet. Und sie ist dann es gab ein künstliches Koma? Ja, und dann ist sie morgens 4, während meine Schwester nebenan im Zimmer lag, gestorben. Sie ist gar nicht mehr aus dem Koma erwacht? Nein. Nee. Jetzt frage ich mich, da war ja eine gewisse Zeitspanne verlief da ja. Sie wurde ins Krankenhaus, sie kam ins künstliche Koma. Wo warst du die ganze Zeit? Ich war in meinem Heimatort, aber ich war nicht in meiner Wohnung, sondern ich war bei einem Freund, einem Mann, den ich vor anderthalb Jahren kennengelernt habe, dem habe ich aber nichts davon erzählt, dass ich, Aber du wusstest, dass deine Mutter so schlecht dran ist. Deine Schwester hatte dich informiert. Nein, aber ich bin nicht ans Telefon gegangen. Ja, dann wusstest du es ja nicht, wenn du hier ans Telefon gegangen bist. Nein, ich wusste es erst, als ich dann, sie ist mittwochs gestorben und den Montag drauf habe ich mich in Zug gesetzt, bin hingefahren, um sie im Krankenhaus zu besuchen, komm in ihre Wohnung, setz mich dahin, mach Licht an, weil alles dunkel war, und da liegt die Todesanzeige meiner Mutter auf. Moment mal, deine Mutter stirbt am Mittwoch und du fährst Montag dahin und weißt immer noch nicht, dass deine Mutter tot ist? Genau. Warum hat deine Schwester dich nicht informiert? Doch, sie hat es ja. Telefonisch. Meine Schwägerin hat sogar an meiner Wohnung einen Zettel angebracht. Und was stand auf dem Zettel drauf? Dass deine Mutter tot ist? Nein, dass meiner Mutter schlecht geht. Und hast du den Zettel gesehen? Den habe ich dann gesehen, als ich dann mittwochs hingegangen bin. Da wusste ich noch nicht, dass sie tot ist. Moment, das ist aber sehr verwirrend alles. Also mittwochs ist deine du hast also schon rechtzeitig irgendwie Bescheid bekommen, dass es deiner Mutter schlecht geht. Ja. Und warum bist du dann nicht zu deiner Mutter gefahren? Weil ich hatte 14 Tage vorher meiner Schwester die Verantwortung übergeben, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe auf aller Linie hier gekämpft mit Behörden. Ich bin Arbeitslosen-2-Empfängerin. Ich bin aber ausgebildete Erzieherin, Heilpädagogin und habe noch eine Ausbildung zur Altersassistentin für Dementerkrankte und ihre Angehörigen gemacht. Und habe mich um das gekümmert, aber ich konnte mich um meine Mutter nicht mehr kümmern, weil ich habe mich 6 Jahre nach dem Tod meines Bruders um sie gekümmert und meine Schwester war in Berlin und hat sich um ihre Familie gekümmert. Und ich brauchte ja nur eine Stunde hinfahren. Kann ich nicht nachvollziehen, Christiane. Tut mir leid. Kann ich nicht nachvollziehen. Selbst wenn du Stress in deinem Leben hast, deine so alte Mutter liegt im Sterben und du weißt es und du fährst nicht hin? Nein, ich wusste es nicht. Ja, doch, gerade hast du gesagt, du hast es schon über den Zettel. Ich bin da hingefahren und als ich die Todesanzeige gesehen habe auf dem Tisch, dann habe ich meine Schwester angerufen und sagte, Christiane, tut mir leid. Ich habe versucht, es zu erreichen, aber ich habe die Mutti begleitet. Ja, das habe ich jetzt falsch verstanden. Gerade hast du mir gesagt, dass jemand einen Zettel an dem Mittwoch an deine Tür geheftet hätte, dass es ihr schlecht geht. Hast du gerade gesagt? Ja, und dann habe ich versucht anzurufen, da ging keiner dran, weder im Krankenhaus noch im Altenheim. Und dann habe ich mich einfach in Zug gesetzt. Und da hat meine Schwägerin auch nicht erreicht. Aber du bist erst am Montag hingefahren. Ja, wir werden das nicht klären. Nein. Deine Schwester hat dich nicht erreicht. Ja. Gibt's das heute überhaupt noch, dass man jemanden nicht erreicht? Kann man nicht eine SMS schreiben? Nicht eine Mail schreiben? Ja. Wie ja? Ja, weil wenn man nicht dran geht, wenn man das Handy auf stumm stellt und stumm wird. Aber dann kann man eine Nachricht zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen. Ja, habe ich aber nicht. Hat sie denn eine Nachricht draufgesprochen? Ja. Und hast du die Nachricht abgehört? Nein. Das ist mein Problem. Ja, da hätte ich allerdings jetzt auch ein Problem. Ich habe eine buddhistische Sterbebegleitungsausbildung. Du hast eine buddhistische Sterbebegleitungsausbildung und lässt deine eigene Mutter alleine. Ja, aber in den letzten 14 Tagen vor ihrem Tod, ja. Nicht allein, ich wusste, meine Schwester ist da. Und ich bin da nicht mehr ans Telefon gegangen, habe bei meinem Freund in der Wohnung gesessen und der hat irgendwann gesagt, so, jetzt reicht. Du musst jetzt was unternehmen. Hast du denn jetzt ein schlechtes Gewissen? Ein Schuldgefühl? Nein. Nein? Nein, weil ich das mit meiner Schwester aufgearbeitet habe und mit meiner Mutter auch. Meine Mutter ist im hat meine Schwester, hat ihr gesagt, der Christiane, die Christiane ist da, auch wenn sie nicht anwesend ist, aber sie ist da. Sie hat sich die letzten 6 Jahre nach dem Tod von meinem Bruder, also vom Hartmut, begleitet. Und sie ist da. Und sie, ne, in ihrem Sinne handeln wir jetzt. Und das haben wir jetzt auch gemacht. In ihrem Sinne, Patientenverfügung, 2 Tage vorher. Mhm. Gut, dann lassen wir es mal so stehen. Aber weswegen hast du mich eigentlich angerufen, wenn das für dich alles so klar ist? Ja, das, so klar ist das nicht. Da schwelgen zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich ausgebildet für solche Sachen. Auf der anderen Seite habe ich mir Hilfe gesucht ohne Ende. Ich habe 3 Mal in meinem Leben eine Kur beantragt. Ich habe sie nicht bekommen, weil ich zu tough wirke und den Leuten auch einen Spiegel vorhalte und sage so, wenn ihr mich, ich habe auch Gewalterfahrungen mit Männern erlebt und deswegen bin ich so vorsichtig bei Männerbeziehungen. Ja gut, lass uns nicht über die Männerbeziehungen reden. Nee, das ist ein völlig anderes Thema. Also, ich kann das natürlich, ich kann nicht beurteilen, in welchen hochkomplizierten Lebensverläufen du gesteckt hast und wie sehr dich das in Anspruch genommen hat. Das kann ich nicht beurteilen. Kannst du auch nicht, musst du auch nicht. Aber was mich schon irritiert ist, dass du nicht bei deiner Mutter warst. Das muss ich schon ehrlich sagen. In dem Moment, ja. Mhm. Ich war geistig da, aber ich war körperlich nicht anwesend. Christiane, jetzt läuft uns ein bisschen die Zeit weg. Ich möchte ja gerne noch ein Gespräch mit Magdalena anbieten, meiner Psychologin. Einverstanden? Ja, gerne. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und ich wünsche dir alles Gute. Jürgen, ich wünsche dir auch alles Gute und schöne Adventszeit. Dankeschön. Dir auch. Gute Weihnachtszeit und Grüße an das Team. Das richte ich gerne aus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war auch eine schlechte Leitung. Geht euch das auch so am Fernseher oder am Radio, dass es manchmal Leitungen gibt, wo man sehr intensiv hinhören muss? Das war gerade sowas, um sie zu verstehen. 1.31 Uhr. Ich möchte euch, da wir morgen nicht da sind, jetzt schon mal das Thema für nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema verhängnisvoller Sex. Ich möchte mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse beim Sex sprechen. Also, hattet ihr schon mal einen Sexunfall? Habt ihr euch eine üble Geschlechtskrankheit zugezogen? Seid ihr beim Fremdgehen erwischt worden? Habt ihr schlechte Erfahrungen beim käuflichen Sex gemacht? Seid ihr ungewollt schwanger geworden oder hat man euch mal zu einer ungewöhnlichen Sexpraktik gezwungen? Also unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt verhängnisvoller Sex. Ihr könnt euch gerne per Mail wie immer schon anmelden unter domian@wdr.de oder dann nächste Woche natürlich auch vor oder während der Sendung anrufen. So, jetzt geht's weiter mit unserer offenen Sendung heute und der Sabine. Und die Sabine ist 47. Guten Morgen, Sabine. Sabine, macht bitte den Ton vom Radio oder Fernsehen ganz aus. Ja. Ja, sehr gut. Hallo Sabine, um was geht's bei dir? Ja, das Thema von gestern, Schock. Schock, ja. Ja, ja, ich habe im September 2010 meine Tochter verloren durch Suizid. Mhm. Wie alt ist die Tochter geworden? 21. Mhm. Und das war auch ganz blöd. Ich selber war arbeiten. Taxi gefahren. Mhm. Meine jüngste Tochter war zu Hause und eigentlich der Papa auch. Und dann ist wohl die Polizei zu Hause gewesen, als die gefunden wurde. Und er ist dann raus. Christine ist zu Hause geblieben. Sabine, kleine Bitte, hältst du den Hörer mal bitte ein bisschen anders? Du klingst ja, auch... Ja, so auch, besser? Ja, so ist besser. Mhm. Ja, und dann hat sie mich angerufen. Da hatte ich gerade Fahrgäste im Auto. Ob ich wüsste, was mit Svenja ist. Ja, und dann konnte ich ja auch nicht sagen, aber ich war dann halt schon kribbelig, was ist, wieso, weshalb, ne? Mhm. Ja, und dann geguckt, dass ich die Fahrgäste am Ziel absetzt, dann ob er Zentrale Bescheid gesagt, ich komme da hin und dann ist Schluss. Mhm. Ja, und da war mein Mann dann mit 2 Kripo-Beamten dann auf der Zentrale, hat er mich im Auto empfangen genommen, ja, und sagte mir dann, dass meine Tochter tot ist. Da war dann erstmal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Tasche fallen lassen, ans Auto und, ja. Wie hat deine Tochter sich das Leben genommen? Sie hat sich erhängt. Sie hat sich erhängt? Ja. Das ist, glaube ich, für ein junges Mädchen, eine junge Frau eine sehr ungewöhnliche Form der Selbsttötung. Wo hat sie sich erhängt? Am Rhein, an einem Lastkran. Ja, aber nicht so, dass sie jetzt irgendwie sichtbar freihing, sondern an dem Gestänge, was an der Kaimauer befestigt war, an der Kaimauer runter. Und dadurch ist sie auch eigentlich nur durch Zufall gefunden worden. Wurde es wohl in der Nacht am Donnerstag, der 9. muss sie das so kurz nach 10 gemacht haben und sie ist dann freitags erst um 11:45 gefunden worden. Weißt du, warum sie das gemacht hat? Ja, genau, das wissen wir nicht. Sie hat keine Nachricht hinterlassen, aber sie wurde von einem Ex-Freund gestalkt und sie hatte auch das Erlebnis damals auf der Love Parade. In Duisburg? Ja. Ich denke mal, das hängt alles mit zusammen. Das heißt, sie hat einige schlimme Dinge gesehen auf der Love Parade. Ja. Sie war mittendrin. Und auch die Organisation da, wie die Menschenmassen da weggeleitet wurden, das war überhaupt das Chaos pur. Die Handys funktionierten nicht. Ja. Auch dann, wenn sie dann von dem Platz darunter waren. Welchen Zug muss man jetzt nehmen, um nach Hause zu kommen? Und dann war das erst abends 20 Uhr, wo sie mich dann, weil eine Freundin in der Nähe gewohnt hat, von da aus dann anrufen konnte, dass ich sie abholen kann. War sie danach wesensverändert nach der Katastrophe? Oder ein wenig? Man hat nichts gemerkt, ne? Auch an dem Abend selber. Sie hat noch mit ihrer jüngeren Schwester gealbert, sie haben zusammen gegessen und dann hat sie sich verabschiedet, so gegen 7:30. Ja, und das war der letzte Kontakt mit ihr. Na, ich meine, ob sie verändert war nach der Love Parade-Katastrophe? Nein. Nein, auch nicht so, man konnte es nicht direkt bemerken. Nein, sie war sowieso eigentlich sehr still, hatte aber trotzdem einen großen Freundeskreis, aber wie gesagt, es hat keiner was gemerkt. Also es waren alle wie vor den Kopf geschlagen. Und sie hat auch niemandem irgendeine Nachricht hinterlassen? Niemandem, nein. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Tochter? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Umso hat ja auch immer noch zu Hause gewohnt. Vorher mal versuchsweise zu einem Freund gezogen, das hat dann aber nicht geklappt und dann ist sie zurückgekommen. Und hast du dein totes Kind nochmal gesehen? Nein. Weil die war eine Woche lang in der Obduktion. Und ist also mittwochs erst freigegeben worden und habe ich gesagt, nee, ich möchte so in Erinnerung behalten, wie ich gesehen. Das verstehe ich. Das hätte ich auch so gemacht, Sabine. Ja. Das war 2010. Ja. Das sind 5 Jahre, aber 5 Jahre sind nichts. Nee, das ist wie gestern. Du hast ja gestern zu dem Thema Schock angerufen. Ja. Kannst du dich erinnern, wie lange du letztendlich damals unter Schock gestanden hast? Also ich war auch 3 Wochen lang nicht arbeiten. Aber meinem Mann ging es eigentlich noch schlechter und irgendwann musste er alles machen. Und er war zwar auch mit für die Beerdigung alles regeln, und aber er war praktisch nur anwesend. Ne? Ansonsten nicht. Ja, dann musste ich das alles machen. Und man funktioniert dann, ne? Das funktioniert man einfach nur, ja. Aber wahrscheinlich brach es nach der Beerdigung besonders in dir zusammen, oder? Ja, auch die Kinder. Direkt danach war das mit der Jüngsten am schlimmsten. Wie viele Kinder? War ja erst 13. Wie viele Kinder hast du noch? Noch 2. Ja, eine jüngere Tochter? Ja, die beiden sind beide jünger als die. Der Jan ist 23 jetzt und die Christine ist jetzt 18, aber die war halt damals zu dem Zeitpunkt 13. Wie erklärt man das einem 13-jährigen Mädchen? Ja, die hat ja dann so halt mitgekriegt, erklären war da nicht viel. Bitte? Sie hat so halt mitgekriegt, weil ja auch schon die Polizei vor der Tür stand und dann musste man ihr das ja auch sagen. Und an dem Tag selber ist mein Mann nervlich zusammengebrochen gegen Abend. Dann kam ja auch der Notarzt. Und dann war genau das Team, was mittags an der Fundstelle geguckt hat, ob noch was zu machen ist. Und der fing an loszulabern, obwohl Christine auch da war, aber die sah damals aus wie 16, 17. Ja, ja, und da musste man den bremsen, sie ist kreuzeln. Ach so. Ja, und erstmal eine ja, wie heißt das, eine Betreuung, psychologischer Dienst. Oder die haben Feuerwehr, aber die war selber so betroffen, die wusste gar nicht, was sie sagen soll. Und also das war mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Ach so, die Psychologin von der Feuerwehr. Ja, und dann hatten wir mit einem Polizeipsychologen Kontakt, der auch Pfarrer war, der dann auch kam. Und der war dann wirklich eine Hilfe, der Mann. Ne? Aber die erste Hilfe, da war gar keine Hilfe. Ne? Sabine, konntet ihr später in der Familie über dieses ungeheuerliche Unglück sprechen? Nein. Könnt ihr heute darüber sprechen? Nein. Das heißt, über diesen furchtbaren Vorfall wird in der Familie geschwiegen? Ja. Wie empfindest du das? Ja, man lebt halt so weiter, weil das ist einfach viel zu schmerzhaft. Hast du nicht das Bedürfnis, mit deinem Mann mal darüber zu sprechen? Mein Mann ist auch tot. Dein Mann ist auch tot? Ja. Wann? Und er hat sich letztes Jahr das Leben genommen. Deshalb? Ja, durch alles. Ne? Ist alles dadurch kaputt gegangen. Und dann habe ich mich 13 von meinem Mann getrennt, weil der unheimlich an der jüngeren Tochter geklammert hat. Und Sachen gebracht hat, die so nicht gingen. Und dann habe ich gesagt, nee, also das muss ich mir selber nicht so weiter antun. Und bin dann ausgezogen. Und der Sohn, der wollte sowieso auf einem Bein stehen mit Lehre, fast fertig. Und ja, und dann hatte ich Ende 12 eine Schulter-OP, 13 nochmal. Und dann war ich Anfang 14, also 1.14.14 endlich in Reha. Und an dem Tag, wo ich da angekommen bin, abends hängt ein Zettel an der Tür, ich soll zur Stationsschwester kommen. Gehe da hin, ja, dann, ja, mal kurz reinkommen, ich muss aber nochmal eben weg. Ja, da kommt die mit dem Arzt an, ja, und dann kriegte ich dann die Nachricht, dass mein Mann sich erhängt hat. Der hat sich auch erhängt? Hat sich in der Wohnung erhängt. Das ist ja ungeheuerlich. Ja. Das ist ja ungeheuerlich. Das heißt, dieses Unglück mit eurem Kind hat letztendlich die ganze Familie auseinanderbrechen lassen. Ja. Es hat ein weiteres schlimmes Unglück ausgelöst. Es ist alles zerbrochen. Als du das erfahren hast, hast du, kann man das überhaupt begreifen? Kann man da überhaupt sagen, kann man das wahrnehmen? Oder macht man einfach nur zu? Man macht zu und der Körper macht dann auch, ne, also ich habe mich übergeben und dann bist du nur noch fertig. Und die wussten, eigentlich wollten die dann, dass ich die Reha gar nicht weitermache, auch dann in die psychosomatische Klinik gehe. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe so lange dafür gekämpft, mit der Schulter in die Reha zu kommen und möchte das da auch weitermachen. Und die haben einen dann auch sehr gut aufgefangen. Also an dem Abend selber war ich nicht alleine, es war immer jemand bei mir. Glaubst du, Sabine, dass dein Mann auch diese Form der Selbsttötung gewählt hat, weil eure Tochter die Form gewählt hat? Ja. Er wollte so sterben wie sie? Ja. Und wo hat er sich erhängt? An der Fitnessstange im Türrahmen. Eigentlich hält der Schock noch vor, ne? Ja. Bist du in Therapie gewesen oder bist du in Therapie, Psychotherapie? Im Moment nicht. Ich war 13 in Traumatherapie wegen der ganzen Sache. Und danach dann in Gesprächstherapie, aber so richtig bieten die da auch keine Plätze an. Also ich war dann eigentlich in der onkologischen Gesprächstherapie, die auch die von Krebs erkrankten Familienmitglieder begleiten, ist ja auch so oft mit Tod verbunden und allem. Aber so richtig aufgefangen habe ich mich da nie gefühlt. Und dann, wie gesagt, kam das mit der Reha. Und dann bin ich auch gar nicht mehr hingegangen. Wenn man das so geballt, wenn man so schlimme Dinge so geballt erlebt, hast du dich dabei selbst ertappt, dass du auch gedacht hast, ich will nicht mehr leben? Ja, das kommt auch schon mal vor, aber dann denkt man immer, wie man sich selber dabei gefühlt hat und sagt, nee, das ist es alles nicht wert. Und man denkt sich auch an die anderen Kinder, dass man denen das nicht auch noch antun möchte. Ja, die Jüngste, die wollte gar nicht, die wollte nicht zu meiner Schwester, die in der Nähe gewohnt hat. Die hat gesagt, gar nichts mehr. Das wurde so erklärt, wie Jugendamt war dann eingeschaltet, hat Vormundschaft für die übernommen. Die hat Angst, die anderen Familienmitglieder auch noch Nähe zu haben und die dann auch zu verlieren. Ja, das kann man ja auch verstehen. Ja, aber das war natürlich dann der nächste Schock. Verstehe. Und mit, dann... Ich denke, Sabine, auch wenn du jetzt schon vieles gemacht hast, dass du musst noch was Neues machen, nochmal was angehen. Ich merke das, dass du, was ja auch sehr verständlich ist, wirklich überwinden wird man das nie können. Du hast dein Kind verloren. Aber es wäre schon gut, wenn du eine gewisse Normalität in dein Leben wieder bekommen könntest. Ich vermute mal, die hast du gar nicht. Ja. Gehst du oft zum Grab? Nein. Ich bin letztes Jahr weggezogen und seit mein Mann mit im Grab liegt, bin ich nicht mehr da gewesen. Warum nicht? Kann ich nicht. Es tut zu weh. Ja. Du musst es ja auch nicht. Du hast ja beide im Herzen. Ja. Und wenn das weh tut, zum Grab zu gehen, dann sollte man das auch nicht machen. Das macht meine Schwester. Ja. Liebe Sabine, ich möchte sehr, sehr gerne, dass meine Psychologin, die sehr erfahren ist, dich jetzt nochmal berät, was du vielleicht noch angehen könntest, was du noch nicht gemacht hast und was dir hilfreich ist. Wie gesagt, ich fände es sehr gut, wenn du noch was machen würdest. Ich glaube nicht, da wirst du mir recht geben, das schafft man alleine gar nicht. Also da tut professioneller Rat und Tat schon gut. Ja. Die Magdalena wird dich gleich zurückrufen. Ich bitte dich aufzulegen. Ja, mache ich. Ich wünsche dir von Herzen, glaub's mir, es ist nicht einfach ein Spruch. Ich wünsche dir wirklich sehr, sehr, sehr viel Kraft und Zuversicht. Ja, danke. Dass du für deine beiden anderen Kinder lebst und dass du irgendwann wieder Hoffnung und etwas Freude in deinem Leben hast. Ja. Ich wünsche es dir wirklich. Danke. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, alles klar. Danke. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit Dagmar. Dagmar ist 57. Guten Morgen, Dagmar. Guten Morgen, Domian. Erstmal wunderbar, dass ich bei dir durchgekommen bin. Vielen Dank. Meine Geschichte ist auch nicht gerade positiv. Ich habe 4 Jahre auf Gran Canaria gelebt, mit meinem Lebensgefährten. Ja. Der sich dann zum schwersten Alkoholiker entwickelt hat, also sprich, er hat rund um die Uhr getrunken. Das fing auf Gran Canaria an. Ich bin nach Gran Canaria gezogen, weil ich ihn dort im Urlaub kennengelernt und lieben gelernt habe. Na, ich meine, der Alkoholismus fing auf Gran Canaria dann an. Ja, genau. Er hat zwar immer getrunken, aber es steigerte sich bis ins Unermessliche. Also erst Bier und dann halt auch der harte Sprit. Und am 21.09. ist er dann nachts, wir haben auf einer Mangofinger gewohnt, im Apartment von 4 Leuten so. Und dann ist er dann, ich habe nur 2:30 noch gehört, und dann ist er nach oben gegangen auf die Finca, das ist dann Berge. Und dort hat er sich 5:30 erst versucht zu erhängen, was nicht gelungen ist. Und dann hat er sich mit dem Schrotgewehr von unten im Kinn in den Kopf weggeschossen. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, ich wäre dran schuld, weil ich ihn gegängelt hätte. Aber er war schon seit 20 oder 25 Jahren schwer depressiv. Er hat immer mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen und hat mich halt auch damit erpresst, sodass ich ihn ganz mehr ernst genommen habe. Warst du in der Nähe, als das passiert ist? Ja, ich habe geschlafen. Ich habe um 2:30 nachts habe ich noch gehört, dass er hin und her gewandert ist. Das war aber nicht neu. Das hat er regelmäßig gemacht. Und dabei habe ich mir nichts gedacht. Und dann ist meine Nachbarin gekommen und hat gesagt, hey, Martin, du musst den Wagen wegfahren. Da oben sitzt ein Toter. Und dann war die Garde Zivil, Krankenwagen. Also den Schuss hast du auch nicht gehört? Ich habe den Schuss nicht gehört, nur die Nachbarn, also andere Nachbarn. Es war ja sehr weit verstreut. Sie waren ja ziemlich einsam da gelebt, in den Bergen von Gran Canaria. Da hat die Nachbarin gesagt, da oben sitzt ein Toter oder liegt ein Toter. Ja. Bist du denn mit da hingefahren? Nein, ich bin nicht mit drauf. Polizei war dann schon da und die Forensiker waren oben und die haben mir verboten, ihn zu sehen, weil der halbe Kopf weg war. Jetzt ist ja das alles ist ja schon schlimm genug, aber was ich ja noch viel dramatischer finde, ist, dass er einen Brief hinterlässt und dir die Schuld dafür gibt. Genau. Das heißt, er verurteilt dich, dass du schuld an seinem Tod bist. Ja, genau. Und das lässt mir keine Ruhe und er wandert durch meine Träume. Es ist also so, es ist bisher noch keiner gefunden worden, der das Geld aufweist, dass er auf Gran Canaria irgendwo beerdigt wird. So ist sein Leichnam eingefroren worden. Das macht man so. Wir reden von dem 21.09.15, genau. Also von in diesem 15. Jahr. Von diesem Jahr, genau. Das heißt, so macht man das. Der Leichnam ist eingefroren und man wartet, bis Geld da ist für die Beerdigung. Ja, genau. Bist du jetzt wieder in Deutschland oder rufst du von Gran Canaria aus an? Nein, ich bin jetzt, nach 5 Wochen bin ich dann von Gran Canaria aus nach Deutschland wieder zurückgeflogen und wohne derzeit bei meinem Sohn und bin auf Wohnungssuche. Was macht denn dieser Schuldspruch mit dir, den er formuliert hat? Der raubt mir den Schlaf, der macht mich fertig und ich kann nichts dafür, dass er so viel getrunken hat. Ich habe überall Flaschen gefunden. Bist du mehr zornig oder hast du ein schlechtes Gewissen? Erst war ich ganz böse auf ihn. Und jetzt schlechtes Gewissen, soll ich das sagen? Ich vermisse diesen Menschen, weil ich ihn ja auch geliebt habe. Einerseits, aber andererseits, ich bin so eine Zwischenzone. Ich will dir was sagen, Dagmar. Ich kenne eure Geschichte nicht, aber das, was du mir jetzt erzählt hast, finde ich, reicht schon aus für das, was ich jetzt sage. Der Mann war Alkoholiker, war schwerer Alkoholiker. Ja. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Ja. Wenn jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und jeder Alkoholiker ist nur er ist dafür verantwortlich, dass er Alkoholiker ist. Da ist keinem anderen Schuld zu weisen. Wenn er hätte aus dieser Sucht herauskommen wollen, hätte es genügend Möglichkeit gegeben, das zu machen. So. Und dann auch noch sich das Leben zu nehmen und eine andere Person, die er mal geliebt hat, so fulminant zu belasten, finde ich ganz, ganz dramatisch schlimm. Es macht mich zornig, wenn ich das höre, dass dieser Mann dir das antut. Und deshalb bin ich auch so fertig, weil ich kann das gar nicht kompensieren. Erstmal diese Aktion, dass er einfach ein illegales Gewehr genommen hat, von dem ich nichts wusste. Mhm. Dann hatte ich dann mit der Kripo zu tun, mit der Garde Zivil. Ich muss zum Gericht. Ich wurde x-mal ausgefragt, wann haben Sie die Waffe zum letzten Mal gesehen und. Und ich kannte diese Waffe überhaupt nicht. Das war ein langes Gewehr, das habe ich dann später mal auf dem Foto gesehen. Wie er das gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Er muss es mit dem Fuß gemacht haben. Nochmal zu seiner Erkrankung. Hat er denn Anläufe unternommen in diesen 4 Jahren, in eine Klinik zu gehen, sich therapieren zu lassen? Nein. Nie. Nein, nie. Aber es gab schon mal einen Vorfall vor einem halben Jahr, auch innerhalb von 2015, wo er ins Hotel gegangen ist und sich da mit einem Radikchen die Halsschlagadern versucht hat aufzuschneiden. Und ich habe ihn dann auch durch die Garde Zivil suchen lassen und habe diesen ersten Selbstmord verhindert, was er mir ja auch immer vorgeworfen hat. Was hat er das noch konkretisiert in seinem Abschiedsbrief? Woran du im Detail schuld sein sollst? Ich würde ihn immer gängeln und bevormunden. Das alles. Und er wünscht mir alles Gute. Punkt. Warum Aber er schreibt, dass du schuld bist. Dass, ja, ich bin schuld. Ja. Warum bist du überhaupt so lange bei ihm geblieben? Ich dachte, es würde irgendwie dann doch noch klappen. Ich bin immer so ein gutmütiger Mensch und denke, ja gut, vielleicht lässt er sich ja doch noch zu einer Therapie herab und vielleicht kann ich ihm ja doch noch helfen. Hast du ihn denn gedrängt zu einer Therapie oder ihm das immer wieder vorgeschlagen? Ich habe immer wieder darauf gedrängt, wenn er zum Zentrum des Salut gegangen ist, also das heißt die Krankenstation unten in Mugan, habe ich immer gesagt, bitte sag, ich war auch dabei und habe gesagt, wir haben hier ein Problem, ein gemeinsames Problem, der Martin, der trinkt zu viel, alles auf Spanisch, weil es sind ja keine deutschen Ärzte. Und er sagte, ach, das kriegt er alles in den Griff. Und dann wurde ihm aber vorgeschlagen, da gibt es irgendeinen Mittelantrax oder wie das heißt, irgendwas mit A, dann darf er keinen Alkohol trinken, weil ihm dann furchtbar übel wird. Mhm. Das wollte er aber auch nicht. Das wäre seine Chance gewesen. Mhm. Oder in eine Klinik zu gehen, nach Las Palmas. Wie viel Alkohol hat er zum Schluss getrunken? Zwei Paletten Bier und dazu kam eine Flasche Hakenschnaps dazu. Zwei Paletten Bier? Paletten? Also du musst, das heißt, wie viel für Flaschen sind das? Also das sind 0,3er Dosen und da, Moment mal, da sind so 25 bis 30 Dosen drin und über Nacht und Tag und rund um die Uhr und dann noch eine Flasche harten Schnaps dazu. Rum, Gin, alles. Wenn du mich vor 2 Jahren angerufen hättest, hätte ich dir gesagt, verlass ihn. Geh. Ja. Geh. Das hätte ich mal noch machen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Hinterher ist man immer schlauer. Aber ich sage das auch nochmal so klar, dass du dir in keinster Weise da dich mit dieser Schuld belasten darfst. Das ist eine tiefe, man soll nicht schlecht über Tote reden, aber in diesem Fall rede ich trotzdem kritisch über einen Toten. Wenn er mit seinem Leben nicht klarkommt, darüber kann man ja auch gar nicht urteilen. Aber dann darf er nicht einen anderen Menschen so mit reinziehen und so ein Urteil fällen, das dich unter Umständen dein ganzes Leben lang begleitet. Ja, und er hat das nicht nur mich mit reingezogen, sondern meine direkte Nachbarin und meine Freundin in Spanien hat er auch mit reingezogen, weil sie ging mit ihrem Hund, geht sie jeden Morgen um 8 nach oben und sie hat ihn dann gefunden. Sie hat ihn da sitzen sehen und dachte erst, das wird wäre einer der Mangos klaut oder so. Und dann hat sie erst gedacht, er hätte einen Stock in der Hand. Dann war das sein Gewehr. Und dann ist sie runter und ist zu unserem Bauern gegangen. Und der hat natürlich sofort das Argument, also das Ordnungsamt angerufen. Und die sind dann gekommen und dann ging das alles seinen Weg. Und das heißt, die Nachbarin hat diesen schlimmen Anblick gesehen. Ja, sie hat das gesehen. Wie zerfetzt er wahrscheinlich war. Du bist jetzt bei deinem Sohn, sagst du. Ja, ich bin bei meinem Sohn, Was sagt denn dein Sohn zu der ganzen Sache? Ja, schrecklich. Ich soll nach Deutschland kommen, was ich auch gemacht habe. Ich konnte mir das Apartment ja nicht mehr leisten. Und dann habe ich meine Katze gepackt und bin nach Deutschland geflogen. Was sagt denn der Sohn zu der Schuldbelastung? Mein Sohn ist momentan anti eingestellt und das kommt halt erschwerenderweise noch dazu, dass er möchte, dass ich so schnell wie möglich hier aus seiner Wohnung rauskomme. Ach so, das heißt, da ist auch kein gutes Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn? Nein, momentan leider nicht. Das heißt, du hast wirklich ein ganz großes Problem im Moment. Du musst dich neu verwurzeln, du musst deine Wohnung finden. Und kannst du denn dein Leben finanzieren? Bist du abgesichert? Also es ist so, ich war bei sämtlichen Ämtern. Und das Sozialamt ist jetzt für mich zuständig. Die haben gesagt, wenn ich eine Wohnung habe, dann bekomme ich weitere, dann zahlen die Wohnung und zahlen dies und jenes. Aber ich finde keine Wohnung. Ich meine, ich renne mir hier die Hacken wund in Hannover und es ist... Ich meine, ich gebe nicht auf. Ja, das wird sich sicher finden. Da drücke ich ja wirklich von Herzen die Daumen, dass sich das bald findet. Nochmal eine Frage zu dem deinem verstorbenen Partner. Wie lange liegt denn der eingefroren, wenn sich niemand kümmert? Also ich habe jetzt in Spanien gestern Abend telefoniert und die wissen nichts. Ich nehme an, er liegt noch eingefroren da oder er ist im armen Grab irgendwie eingemauert worden und dann anonym. Ich habe keine Ahnung, ich weiß von nichts. Ich bekomme keine Auskunft. Ja. Wenn, dann müsste ich dann dahin fliegen und den Leuten da stehen vom Gericht und so, bitte gebt mir Auskunft. Ich war die Lebensgefährtin. Ja, ja, ja. Liebe Dagmar, die Sendung ist gleich rum, du hörst die Musik. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich aber auf jeden Fall nochmal an. Gut, du legst bitte auf und wir melden uns. Ich wünsche dir alles Gute und dass du hier wieder Fuß fasst in Deutschland. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Wir sind morgen am Freitag nicht da, sondern hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag mit der freien Themennacht. Und ich wünsche euch dann auch jetzt schon ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.